Im Garten Kartoffeln mit Kümmel, ein Dackel der Welt. Kinder beim Toben, das Leben schlägt Wogen, da hörst du ein Mu, das war ne Kuh. Glöckchen, die klingen, und Mädchen, die singen, und Schwäne, die schwimmen, Flamingos, die stehen. Süß schmeckt die Ananas, hier und da Kameras. Du hörst ein Miau, da schnurrt deine Frau. Los, komm auch du und wähle CDU. Für eine schöne Welt, in der das, was zählt, morgen auch noch hält. Bloß stimme zu, sag ja zur CDU. Kreuz für uns an und glaub daran. Ein Blutbad, ein Videospiel. Pornos mit Kindern, wir wollen sie verhindern. Wir meinen es gut, sei auf der Hut. Und gehen Mais im Garten, Atomkraft in Krümel, ein Junge, der strahlt. Stolz weht die Fahne, ein Schuss, ein Afghane, und hörst du ein Mu, wählt CDU. Los, komm auch du und wähle CDU. Für eine schöne Welt, in der das, was zählt, morgen auch noch hält. Los, stimme zu, sag gut zur CDU. Kreuz für uns an, dein Leben lang.